Blockchain-Anwendungsbereich 7. Inclusiveness, zu Deutsch Dazugehörigkeit. Nachdem es bei einer Blockchain keine Zugangskontrollen gibt und nicht nach Herkunft, Alter, Geschlecht, Rasse, Einkommen unterschieden wird, kann jeder und alles einer Blockchain durch die bloße Erstellung eines Private Keys beitreten. Ich habe dieses letzte Anwendungsfeld der Teilhabe, Englisch Inclusiveness, an einer Blockchain ebenfalls bereits bei anderen Anwendungen mitdiskutiert. Es ist jedoch ein wirklich wichtiger Aspekt und zudem einer, welcher den Blockchain-Lösungen einen einzigartigen Vorteil verleiht. Die Möglichkeit, dass jeder und jede einer Blockchain beitreten und somit nie ausgeschlossen werden kann.